Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, nach Versorgung zu streben und für seinen eigenen Rizq zu arbeiten, ist ein Grund dafür, Zufriedenheit in diesem Leben zu erlangen. Und ist eine Ursache auch dafür, reich zu werden. Dadurch bewahrt man auch sein Gesicht und man bewahrt tatsächlich das Fleisch seines Gesichtes am Tag der Auferstehung. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns auch dazu aufgefordert, für unseren eigenen Unterhalt zu sorgen. Er sagte über das Freitagsgebet in der Sura über den Freitag, sinngemäß, wenn das Freitagsgebet dann beendet ist, zerstreut euch im Land und strebt nach den Gnaden Allahs, in denen ihr auf gesetzliche Weise nach eurer Versorgung strebt. Imam al-Bukhari, rahimahullah, überliefert in seinem Sahih-Werk, dass der Sahabi al-Miqdad ibn Ma'di Karib, radiallahu anhu, berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, keiner hat je etwas Besseres gegessen als das, was er sich durch die Arbeit seiner eigenen Hände verdient hat. Der Prophet Allahs David a.s. aß das, was er durch die Arbeit seiner Hände erworben hat. In Sunan ibn Majah gibt es denselben Hadith in der folgenden Version, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, keiner hat je etwas Besseres erworben als das, was er sich durch die Arbeit seiner eigenen Hände verdient hat. Es gibt verschiedene Arten, wie man sich Sachen erwerben kann. Also ich meine die erlaubten Arten. Der eine arbeitet, der andere bekommt etwas geschenkt, der andere hat etwas geerbt. Es gibt verschiedene Arten. Aber das Beste davon ist, wenn man es sich erarbeitet hat. Und dann sagt der Prophet a.s. sinngemäß, und alles, was man für sich ausgibt, alles, was man für sich selbst ausgibt, für seine Ehefrau, für seine Kinder und sogar für seine Diener, wird als Spende bei Allah gewertet. Aber der zweite Teil des Hadiths ist verknüpft mit dem ersten Teil. Das bedeutet, Voraussetzung dafür, dass du belohnt werden möchtest, wenn du etwas ausgibst für deine Ehefrau, für deine Kinder und so weiter, ist, dass der Erwerb gut war. Lass uns diesen Hadith noch kurz verinnerlichen. Jeder von uns hat oder will Kinder haben. Derjenige, der welche hat, gibt für sie aus. Er macht sich ihretwegen Sorgen, kümmert sich Zeit seines Lebens um seine Kinder, ja sogar über seinen Tod hinaus. Manchmal schlägt der eine oder andere sogar unrechtmäßige Wege ein, um also für den Unterhalt seiner Kinder zu sorgen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch darauf deutlich hingewiesen, indem er sagte, wer verbotenes Geld ansammelt und es dann spendet und es dann ausgibt, erhält dadurch keine Belohnung. Aber die Sünde lastet dennoch auf. Folglich ist man die Sünde des Verbotenen nicht allein, des verbotenen Vermögens, wenn man sich angehäuft hat, nicht alleine dadurch los, indem man sie einfach hergibt und für etwas Gutes ausgibt. Die Sünde lastet immer noch auf allen. Nach dem Motto, ich spiele bei Glücksspielen mit und spende nachher das Geld. Verbotenes Geld ist eine Plage für den Betroffenen. Es kann sogar sein, dass man nicht einmal merkt, dass man verbotenes Geld hat. Das heißt, ob etwas Verbotenes oder Erlaubtes unter deinem Vermögen hängt nicht davon ab, ob du das Gefühl hast, eine Sünde begangen zu haben oder ob du dir dieser Tatsache bewusst bist oder nicht. Nein, es hängt alleine davon ab, ob Allah Azza wa Jalla dieses Vermögen als verboten erklärt hat oder eingestuft hat. Genauso ging es auch dem Mann zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radiallahu anhu berichtet uns darüber. Er sagte, wir zogen zusammen mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam im Jahr von Khaybar hinaus und machten weder Gold noch Silber als Beute, sondern nur Kleider, Gegenstände und anderes Vermögen. Dann begab sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in Richtung des Tales Al-Qura. dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam hatte man einen schwarzen Sklaven geschenkt. Er hieß Mit'an. Als sie im Tal al-Qura waren und während dieser Mit'an das Reisegepäck des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam ablud, kam ein Pfeil auf ihn zu und tötete ihn. Da sagten die Leute, möge es ihm wohlbekömmlich sein, ihm steht das Paradies zu. Jemand, der als Gläubiger mit dem Propheten zusammen ist und fällt, zu Unrecht getötet wird und dabei war, dem Propheten auch noch zu dienen, zu helfen, was soll ihm zustehen außer dem Paradies? Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, der Umhang, den er am Tag von Khaybar von der Kriegsbeute genommen hat, ohne verteilt worden zu sein, ist an ihm entfacht. Das ist ein Beweis übrigens dafür, dass es die Strafe im Grab gibt. Als sie dies hörten, kam ein Mann mit einem oder zwei Schnürsenkel zum Gesandten Allah, also mit Dingen, die eigentlich nichts wert waren, aber sie hatten Angst, etwas Verbotenes genommen zu haben. Und tatsächlich war es etwas Verbotenes. Sie dachten, das sei nicht so schlimm, dass es ein paar Cent wert, dass es nichts Erhebliches. Da sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, als man ihm den einen Schnürsenkel brachte, sagte er, ein Schnürsenkel aus Feuer. Überliefert bei Bukhari und bei Muslim. Und wir erkennen, liebe Geschwister, an diesem Hadith und auch an anderen Überlieferungen, dass die Belohnung und Bestrafung von gleicher Art ist wie die Art der Tat, die man begangen hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns das im Koran an mehreren Stellen. Unter anderem sagt er sinngemäß in Surat al-Ma'idah Vers 10, Surat al-Nisa Vers 10, wahrlich jene, die in ungerechter Weise das Vermögen der Weisen verschlingen. Das heißt, du hast Waisenkinder bei dir zu Hause, für die verantwortlich, das Vermögen bei dir ist bei denen, ihr Vermögen ist bei dir und du verwaltest es und du nimmst davon etwas für dich. Er sagt, diejenigen, die ungerecht, in ungerechter Weise das Vermögen der Weisen verschlingen, die verschlingen tatsächlich am Tag der Auferstehung Feuer in ihren Bäuchen und sie werden sich dereinst einer lodernden Flamme aussetzen. Und dementsprechend hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer anderen Überlieferung gesagt, von Salama, wer aus einem silbernen Gefäß trinkt, der lässt in seinem Bauch das Höllenfeuer brodeln. Bukhari Muslim. Und der Urgroßvater von Amr ibn Shu'aib radiallahu anhu berichtet, dass eine Frau mit einer ihrer Töchter zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ging. Und die Tochter hatte an ihrer Hand zwei dicke Armreifen aus Gold. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, entrichtest du die Zakat dafür? Sie sagte, nein. Er sagte, hättest du gerne, dass Allah dir am Tag der Auferstehung zwei Armreifen aus Feuer anlegt? Der Überlieferer sagt, daraufhin hat sie beide ausgezogen, von ihrer Tochter aus dem Arm genommen, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeworfen und gesagt, sie sind für Allah azza wa jalla und seinen Gesandten. Und das zeigt, wie schnell diese Sahaba radiallahu anhum die Anordnung des Propheten umgesetzt haben in die Tat. In der heutigen Zeit, liebe Geschwister, gibt es Menschen, die nicht mehr darauf achten, woher sie ihr Vermögen entnehmen. Hauptsache, sie erreichen das Ziel nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Und darüber reden wir inshallah ta'ala in der zweiten Predigt. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.